Ja, hallo und herzlich willkommen zur 97. Ausgabe des E-Government Podcast. Heute habe ich wieder einen Gast und es wird weihnachtlich. Und den Gast kennt ihr schon, der war schon mal da. Der mein Experte für FIM, also den ich anrufe, wenn ich irgendwelche FIM-Problematiken habe. Falk, hallo, grüße dich. Hallo, ich grüße dich. Du hast einen super coolen neuen Kunden aufgerissen. Ja, der Weihnachtsmann hat sich bei mir gemeldet und wahrscheinlich ist die ganze Berichterstattung über OCG-Umsetzung, Digitalisierung, jetzt steht es wieder im neuen Koalitionsvertrag nochmal mit ein paar mehr Zeilen drin, dass Digitalisierung der Verwaltung ja so wichtig ist. Und ja, da hat der Weihnachtsmann oder seine Wichtel da mal recherchiert und ist auf das OCG gestoßen und vor allem auf FIM und das Thema Standardisierung. Das hat ihn doch begeistert und kam bei ihm die Idee auf, dass das vielleicht helfen könnte, auch seine Prozesse zu verbessern. Sehr cool. Ist es auch nach einer für alle, auch fürs Christkind mit umgesetzt? Ja, das ist durchaus komplex. Wenn wir nach der FIM-Logik gehen, und das habe ich dem Weihnachtsmann auch erklärt, würden wir einen Bundesstammprozess erstellen. Und die lokalen Besonderheiten müssten dann auf Landes- oder kommunaler Ebene hinzugefügt werden, sodass wir den gleichen Prozess bundesweit haben, aber solche speziellen Ausprägungen der Leistungsbeschreibung oder des Prozesses wie die Bezeichnung Weihnachtsmann, Christkind, Knecht Ruprecht, das müsste dann entsprechend lokal angepasst werden. Ja, großartig. Und das ist nach der gleichen Logik umgesetzt, dass lokal hier auch am FIM mitgearbeitet werden kann. Ja, natürlich. Aber lass uns doch mal in den Prozess einsteigen. Ich habe ja schon mal hier einen Screenshot gesehen, das ist ja noch nicht vollständig. Wie geht's denn los? Ja, also der Prozess, den ich heute geteilt habe, ist ein Ausschnitt aus der Werkstatt, wo wir da jetzt anfangen wollen. Es sind natürlich, und das stellen wir ja bei der Verwaltungsdigitalisierung auch immer wieder fest, wir haben ja ein komplexes Vorgehen. Wenn man an so eine Einzelleistung denkt, dann wird schnell klar, wir nennen das ja beim FIM Leistungszuschnitt, dass es viele Leistungen gibt. Und nach OCG-Logik wären das jetzt auch mehrere Leistungsbündel sogar. Mhm. Und ein Leistungsbündel haben wir den Wunschzettel ausgemacht. Mit dem würden wir beginnen. Und hier haben wir in dem Prozess den Eingang des Wunschzettels in der Behörde Weihnachtspostamt. Ja, das ist ja durchaus was Amtliches. Ja, da sind wir sehr nah an der Verwaltung. Deshalb ist es ja auch leicht adaptierbar. Und danach die entsprechende Bearbeitung des Wunschzettels. Und das wird dann tatsächlich auch im Weihnachtspostamt bearbeitet. Das geht dann ein. Ist der schon digital gedacht, der Prozess? Also, dass auch man sauber über zum Beispiel Schnittstellen oder E-Mail oder Ähnliches die Wunschzettel entgegennehmen kann? Ja, wir haben ja, der Weihnachtsmann hat nach meiner Beratung auch festgestellt, dass SDG Annex 2 durchaus auch für ihn gültig ist. Das heißt, wir müssen, das ist ja auch eine europäische Leistung und auf der Ebene, was jetzt umzusetzen gilt, müssen wir ja bis Ende 23 diese SDG-Vorgaben erfüllen, also Single Digital Gateway. Und dann muss auch der E-Wunschzettel am Start sein und nur noch dann im Auslaufen der Papierwunschzettel. Also wir haben hier ja oder sind ja auch hier in der Digitalisierungspflicht. Aha. Aber das ist schön, dass wir trotzdem im Prozess, der immer einen Medienbruch dabei hat, weil irgendwann müssen ja dann die Geschenke auch ausgeliefert werden. Aber soweit sind wir ja noch gar nicht im Prozess. Genau. Also ich sehe hier vor mir den Prozess, der Wunschzettel ist eingegangen, der Wunschzettel ist angenommen und jetzt gibt es eine Artigkeitsprüfung. Wie finden die denn statt? Ja, das ist tatsächlich dann auch ein besonderes Verfahren, was ja, wie man weiß, hunderte Jahre alt ist. Da müssen wir schauen, wie weit wir das veröffentlichen können. Das ist natürlich ein hochkomplexes Verfahren, wurde mir erklärt. Da sind verschiedene Faktoren. Hier Stichwort Registermodernisierung. Der Weihnachtsmann, das habe ich hier noch nicht mit modelliert, weil wir da noch in der Abstimmung sind. Der Weihnachtsmann greift hier auf verschiedenste Artigkeitsregister zu. Ja, das sind Informationen und Eingänge von erziehungsberechtigten Eltern, Großeltern, aber auch eigene Die Kinder wissen das, der Weihnachtsmann sieht alles. Ja. Das sind verschiedene Datenquellen, auf die hier zugegriffen wird und dann mit einem hochkomplexen Algorithmus ausgewertet wird. Das ist aber eine Sache, die beim Weihnachtsmann schon digital läuft, die Artigkeitsüberwachung, und das greifen wir hier nur in dem Prozess mit auf. Das heißt, das große goldene Buch, das ist tatsächlich auch schon digitalisiert. Ja, ja, das, also so ganz analog ist der Weihnachtsmann da durchaus nicht. Da gibt es schon einige digitale Sachen. Wir müssen das jetzt nur im Gesamtkontext bringen. Du hast es gesagt, Medienbrüche sind auch eine Sache, die ihm aufgefallen sind. Er hat früher 25 Wichtel alleine im Weihnachtspostamt gehabt. Und demografischer Wandel, Fachkräftemangel, so das Thema ist für ihn auch nicht so leicht, diese Mannschaft zu halten. Und die 25 Wichtel haben die meiste Zeit damit verbracht, Wunschzettel abzutippen und andere Systeme zu füttern. Und hier sieht man auch große Chancen, mit Synergien zu schaffen. Ja. Ja, dann bleibt natürlich dann auch wieder mehr Zeit für Wunschzettelberatung und Ähnliches. Richtig, individuelle Beratung, so wie wir das auch bei der Verwaltung uns wünschen, mehr Zeit für spezielle Fälle. Und wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr das hier an einem Prozess Baumwollkleidung festgemacht? Da kann natürlich dann auch alles mögliche andere stehen. Da könnte zum Beispiel eine Skiausrüstung oder ein ferngesteuertes Auto oder Ähnliches stehen, oder? Genau, das ist ja die Artigkeitsprüfung, fällt positiv oder negativ aus. Bei dem positiven Pfad wird der Wunschzettel bearbeitet oder abgearbeitet. Ja, also da wird das dann in die Fabriken des Weihnachtsmanns zugestellt und dann bekommt das Kind natürlich das, was es sich gewünscht hat. Bei nicht vorhandener Artigkeit gibt es aus dem Portfolio, die Kinder kennen das, die beliebten Weichpakete von Oma und Opa. Das raschelt nicht und man kann es zusammendrücken und aus dieser Kategorie wird es sich dann bedient. Das heißt, da geht man dann nicht, da wird dann nicht mehr der eigene Wunschzettel bearbeitet, sondern da kommen dann eher die Wünsche der Eltern und Großeltern zum Tragen. Okay, nach warmer, schön kratzender Baumwollbekleidung. Ah, und das Thema Rute und so, das gibt es nicht mehr. Das ist tatsächlich auch schon abgeschafft worden. Tatsächlich abgeschafft, ja, genau. Habe ich auch gefragt. Er sagte mir zwar, dass es regional da auch noch Unterschiede gibt, aber er würde das selber nicht mehr modellieren und das wird auch nicht mehr so vollzogen. Ja, man muss halt mit der Zeit gehen und muss moderner Richtig. Werden. Und dafür bietet ja so ein Prozess, so ein Filmprozess, bietet da natürlich auch die Möglichkeiten, um genau das zu sehen und den Prozess zu modellieren und alte Zöpfe abzuschneiden. Genau. Die Wunschzettelbearbeitung, soweit seid ihr jetzt aktuell. Bis wann rechnet ihr mit einem fertig ausmodellierten Prozess? Ja, wir reden ja von tatsächlich mehreren Prozessen und das ist ja dann eine Vorstufe für digitale Dienste. Der Weihnachtsmann geht auch von aus, dass er eine Prozessplattform braucht, um das dann entsprechend auch nachnutzen zu können. Ne? FIM-Informationen sollen ja kein Datengrab sein, sondern wir wollen ja damit automatische Prozesse starten und mit dem ersten oder mit dem ersten Leistungsbündel Wunschzettel nach dem fertigen Leistungszuschnitt, denke ich mal, werden da so 7, 8 Einzelleistungen dahinter stecken. Die werden wir in den nächsten Wochen modellieren und dann nochmal in die fachliche Abstimmung geben, mit den Wichteln alles nochmal abstimmen und dann gehen sie ja in eine kleine Pause. Mhm. Ja, das muss man dann auch beachten. Die arbeiten ja nicht das ganze Jahr, die müssen sich ja auch mal ausruhen. Aber so rein vom Projektplan ist es realistisch, dass wir die 2023 halten für das Gesamtsystem, also für alle Leistungsbündel. Das heißt, man könnte 2022 schon mit einem ersten Piloten an den Start gehen und das mal zumindest in Teilprozessen ausprobieren. Ja, gehe ich von aus, dass wir das hinbekommen. Ja. Sehr schön. Ich sehe da natürlich auch große Potenziale für eine Internationalisierung. Da sind wir ja beim Film momentan eigentlich ziemlich eingeschränkt, aber bei einem Prozess wie dem Weihnachtsmann- und Christkind-Prozess, denke ich, da haben wir große Internationalisierungschancen. Wie siehst du das? Auf jeden Fall. Also ich glaube, dass gerade bei hochkomplexen Leistungen können wir ja mit unseren deutschen Ideen punkten. Eine einfache Zentralverwaltung wie kleine europäische Länder oder auch größere, die halt zentral regiert sind, haben ja nicht das Problem, wie wir mit einer Problem in Anführungsstrichen, mit einer föderalen Struktur, die Komplexität erhöht. Aber damit können wir natürlich punkten mit so einem Standard. Ja, und so ist das, was wir da mit FIM machen, auch exportierbar. ja, in andere Länder durchaus. Und im europäischen Kontext ist die Leistung über das Bundesportal mit dem Single Digital Gateway dann durchaus auch auf YourEurope veröffentlichbar. Warum nicht? Ja. Ja, ich sehe da große Potenziale drin, weil immerhin, wie viele Kinder gibt es in Europa? Also da kann man ja, wahrscheinlich wird das einer der beliebtesten und vor allen Dingen massentauglichsten Prozesse überhaupt werden. Ja. Ja, schwierig sehe ich so ein bisschen die das eine Herausforderung, die Nutzertests, die natürlich dann auch passieren sollen, wenn wir uns da an den OZG-Regularien nehmen, vielleicht machen wir eine Digitalisierungswerkbank oder auch ein Digitalisierungslabor, die müssten halt im Sommer unter weihnachtlichen Bedingungen stattfinden. Das heißt, wir müssen den Kindern probehalber Wunschzettel im Juli, August abnehmen, um dann sozusagen nicht in die Hauptarbeitszeit reinzufallen. Ja. Ja, vielleicht kann man das irgendwie mit alten Wunschzetteln der Eltern machen, dass die erwarten ja dann nicht wirklich, dass das Geschenk auch ankommt. Ja, könnte man probieren. Aber die User-Tests natürlich dem Kind auch die Möglichkeit zu geben, selber eigenständig da den Wunschzettel, den E-Wunschzettel dann entsprechend zu erstellen, ja. Ah, da sehe ich auch große Potenziale für die Fachverfahrenshersteller. Wunschzettel-Digitalisierung, dass da ein E-Wunschzettel rauskommt oder Fachverfahrenserweiterungen, Zuständigkeitsprüfungen, Artigkeitsprüfungs-KI, also großartig. Also ich sehe da sehr, sehr, sehr, sehr viel Potenziale drin. Das ist ja ein Grundansinn von FIM. Die Daten sind ja frei und wir stellen ja als Standard auch diese Verwaltungsinformationen zur Verfügung, welche Dienste sich dann am Markt daraus entwickeln. Das ist ja dann natürlich dann dem Markt überlassen, stimme ich dir vollkommen zu. Da gibt es große Potenziale, auch mit Spezialanwendungen. Und vielleicht kann man da sogar eine analog-digital-Schnittstelle und Ähnliches bauen, also um den Medienbruch noch mehr nach unten zu bringen. Mhm. Falk, da hast du echt einen großartigen Auftrag an Land gezogen. Das freut mich. Vielen Dank, dass du so spontan mit mir darüber gesprochen hast. Ich weiß, es ist ganz heiß und es ist auch noch nicht so richtig für die Öffentlichkeit bestimmt. Aber wir haben uns geeinigt, ich darf es veröffentlichen und danke dafür. Ja, sehr gern. Wir werden in den nächsten Tagen auch nochmal so kleine Einblicke geben, mal ein Stammdatenschema zeigen, mal einen Anteil von der Leistungsbeschreibung, ein paar Module schon mal veröffentlichen, dass auch die Öffentlichkeit oder vor allem die digitale Fachwelt ein bisschen teilhaben kann. Gerne auch Input geben, denn es betrifft uns ja alle. Ja, und alles, was bis dahin da ist, bis zur Veröffentlichung dieser Folge, wird natürlich auch in den Shownotes zu sehen sein. Und auch unter der Folge darf gern kommentiert werden. Ich leite alle Anfragen direkt weiter an Falk und den Weihnachtsmann und freue mich drauf. Und wir beide wünschen allen frohe Weihnachten. Ja, und absolut. Bis zum nächsten Mal, bis zum nächsten Jahr dann auch. Lass euch gut gehen. Bis nächstes Jahr. Vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen und Shownotes gibt es auf unserer Webseite unter egovernment-podcast.com. Wenn euch gefällt, was wir machen, dann hinterlasst uns doch eine Bewertung oder einen Kommentar auf eurer bevorzugten Podcast-Plattform oder bei uns auf der Webseite. Wie ihr uns sonst noch unterstützen könnt, erfahrt ihr auf unserer Webseite egovernment-podcast.com. Eine Produktion von podcast.haus.